Kundgabe 4479. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.11.1948. Zweifel an Wahrheit der Kundgaben. Naturkatastrophe. Ihr sollt euch nicht mit Zweifeln plagen, und darum gebe ich auf jede Frage Antwort, die ihr im Herzen erwäget und die euch Unruhe macht. Warum könnet ihr nicht glauben, dass die Zeit nur noch kurz ist, da ihr auf Erden wandelt? Warum wollet ihr nicht meine Ankündigung wörtlich nehmen und euch ernstlich vorbereiten auf ein schnelles Ende? Warum erscheint euch ein Nicht-Eintreffen meiner Voraussagen wahrscheinlicher? Warum glaubt ihr nicht einfach meinem Wort und harret der Dinge, die da kommen sollen? Wie ich es euch sage, so ist es. Und so wird es kommen. Und ihr alle werdet überrascht sein über die plötzliche Wendung, die ihr nicht erwartet, weil sie eher kommt, als ihr glaubt. Wen ich zu Trägern der Wahrheit auserwähle, wem ich eine solche Aufgabe zugewiesen habe, mein Wort direkt zu empfangen und es für die Mitmenschen niederzuschreiben, den werde ich um der Wahrheit willen schützen vor einem Einfluss, der meinem Wirken entgegengerichtet ist. Er steht in meinen Diensten, und nimmermehr lasse ich es zu, dass mein Gegner sich seiner bedient, um Irrtum neben die Wahrheit zu setzen. Ich will auch nicht, dass meine Diener selbst unklar sehen, dass sie schwach sind im Glauben und zweifeln, wo sie die Wahrheit verbreiten sollen, mit Überzeugung. Und darum spreche ich immer wieder zu ihnen und weise sie auf die kommende Zeit hin, die ihnen den Beweis bringen wird, dass mein Wort reinste Wahrheit ist. Dass noch eine kurze Zeit vergeht, soll euch keineswegs unsicher machen in euren Reden. Ihr könnet jedes Wort vertreten, was durch euch aus der Höhe aufgenommen worden ist. Und ihr brauchet niemals zu fürchten, eigenes, der Wahrheit widersprechendes Geistesgut eingeflochten zu haben. Denn ihr steht in meinen Diensten. Dass ich euch als meine Diener aufgenommen habe, beweiset euch die Zuleitung meines Wortes. Wer aber einmal mein Diener ist, der führt nur noch den Willen seines Herrn aus, und dessen Wille ist völlig dem meinen untergeordnet. Darum wird er nur das tun, was ich will, und ganz besonders in der geistigen Arbeit, die der Verbreitung der reinen Wahrheit gilt, meinen Schutz genießen. Er wird nur Wahrheit empfangen und aufnehmen, und er braucht wahrlich keinen irrigen Zusatz zu fürchten. Ich wiederhole nochmals, dass ihr kurz davor steht, die größte Erschütterung zu erleben, die auf dieser Erde vor sich gegangen ist. Wer sie übersteht, der wird von einem Wunder sprechen können. Doch viele von denen, die Kenntnis davon haben durch euch, meine Diener und Propheten der Endzeit, werden meinen Eingriff überleben, weil sie als Zeugen dienen sollen, dass ich mich zuvor kundgetan habe und also mein Plan von Ewigkeit daraus ersichtlich ist. Und darum zögere ich so lange, auf dass noch vielen Menschen Gelegenheit gegeben wird, Kenntnis zu nehmen von meinem Walten und Wirken und von meiner Offenbarung durch die Elemente der Natur. Doch die Zeit ist bald abgelaufen. Dann gibt es keinen Tag des Aufschubes mehr. Ihr würdet erschrecken, wüsstet ihr, wie nahe das Geschehen ist, das ich ankündige, fort und fort. Ihr dürfet nicht zweifeln, so ich selbst euch dies kundtue. Ihr sollt glauben ohne Bedenken. Ihr sollt wissen, dass ich selbst es bin, der zu euch redet. Und dass ich nichts anderes als reinste Wahrheit euch vermittle und euch wahrlich davor schütze, die Wahrheit mit Irrtum zu durchsetzen. Lasset euren Glauben stärker werden. auf das ihr mit vollster Überzeugung eintreten könnet, für mein Wort, das euch aus der Höhe zugeht, weil es mein Wille ist, dass ihr Kenntnis davon habt, um euch vorzubereiten und mich um Kraft zu bitten, die ihr wahrlich benötigen werdet, so der Tag gekommen ist, der euch die Wahrheit meines Wortes beweiset. Amen.